Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 61. Und ich bin der Andi. Von Müdigkeit geprägt war die letzte Episode. Geändert hat sich nichts, denn noch immer bin ich müde. Jedoch zu wahren ist der Schein, als würde ich nicht müde sein. Oder so ähnlich. Aus diesem Grunde zunächst gähnig. Den Zwillschütz von Lindler, MWD, haben sie übrigens immer noch nicht gefasst. Mutmaßlich deshalb findet er mittlerweile in den Nachrichten des Lokalradios Erwähnung. Diese Nachrichten, die der Sender übrigens hochtrabend als das Wichtigste aus dem Bergischen anpreist, womit er tatsächlich in den meisten Fällen eine und nur eine zudem für mich meist absolut unwichtige Nachricht meint. Offenbar bin ich nicht die richtige Zielgruppe für derartige Wichtigkeiten. Auch empfinde ich es als vermessen zu entscheiden, was denn nun das Wichtigste ist, zumal es in meinen Augen oftmals wesentlich wichtigere Dinge zu vermelden gäbe. Wirklich objektiv ist das nicht. Aber das bin ich ja auch nicht. Warum ich mir das dann überhaupt anhöre? Wegen der Verkehrsnachrichten nach dem Duschen, für die ich nicht den Sender wechseln möchte, weil der alte Radiowecker noch eine Sendereinstellung per Drehknopf hat, deren Skala man aber nicht sehen kann, weil sie unter einer dicken Staubschicht verschwunden ist, was aber nicht auffällt, solange man das Ding nicht abseits des Wegschalters berührt, was man nicht muss, weil er jeden Tag außer an Sams, Sons und Feiertagen um dieselbe Zeit weckt und dann nach einer Stunde ausgeht. Warum ich den nicht einfach mal entstaube? Weil es da Stellen gibt, die ohne Intensivzerlegung nicht mehr sauber würden und dann sähe es aus wie gewollt und nicht gekonnt. Auch sollte man den Hausstaubmilben klare Reservate zuweisen, wie hier zum Beispiel den staubigen Wecker neben dem Bett. Dann lassen sie einen nämlich zufrieden. Milbenpsychologie. So wichtig. Seit ein paar Tagen fahre ich morgens mit eingeschalteten Frontscheinwerfern zur Arbeit. Es ist dunkler als zuletzt. Kraniche fliegen in Keilformation ins Irgendwo. Vielleicht gibt es noch ein paar herrliche Spätsommertage, aber wer weiß das schon. Ja, der Herbst naht mit großen Schritten und mit ein bisschen Glück ist in wenigen Wochen Nordseetaufe. Aber dazu mehr im Geocaching-Blog am Ende der Konserve. Was mich derzeit richtig nervt, ist das morgendliche Zwielicht, das momentan zeitlich in meinen Weg zur Arbeit fällt. Nebelfeuchte Straßenränder. Scharf begrenztes Licht des eigenen Fahrzeugs wird gestreut, das der entgegenkommenden Fahrzeuge flutet mir als Lichtteppich entgegen. Alte Augen und extrem helles Licht vertragen sich nicht. Ab und zu kommt mir noch ein Altfahrzeug mit H4-Licht entgegen. Wärmer, natürlicher, mit weniger stark abgegrenzten Lichträndern. Augenschonender. Dennoch nützt es nichts. Irgendwann müssen die alten Linsen raus und neue rein, aber ich denke, da habe ich noch ein wenig Zeit. Ganz im Gegensatz zum Rasen ums Haus, denn dessen Maat war überfällig. Dessen Maat hört man auch nicht so oft, oder? Eigentlich wollte ich da letztes Wochenende dran, aber da passte das Wetter nicht. An diesem Mittwoch nach der Arbeit hingegen schon, denn es war bewölkt und nicht so heiß. Außerdem wartete just an diesem Tag eine nette Überraschung auf mich, die mich motivierte, die Maat schleunigst hinter mich zu bringen. Ja, ich habe eine Podkarte bekommen. Das habe ich, glaube ich, schon erzählt. Die Podkarte. Ach, bezüglich Alpakas. Ein graziöses Alpaka. Zum Grillen. Wie fein. Das Alpaka, nicht die Karte. Danke, danke, danke, ich habe mich echt gefreut. Und kurz darauf startete ich den Mäher, um dem Wildwuchs der letzten 2,5 Wochen Einhalt zu gebieten. Weit kam ich nicht, denn der Grasfangkorb füllte sich recht schnell und so gestaltete sich das ganze Unterfangen recht mühsam, insbesondere dort, wo ich Klee und Blümchen schon letztes Mal nicht gemäht hatte, um Insekten Nahrung zu bieten. Als ich fertig war, bot sich mir ein interessantes Bild. Unter dem Rasen hatte sich ein fast durchgehender hellgrüner Moosteppich gebildet, der nun von Fahrspuren des Mähers durchzogen war. An den zuletzt ungemähten Stellen hat der Mäher hingegen gelben Rasen hinterlassen. Zudem gab es einige Stellen, an denen Ameisen ihre Bauten angelegt hatten. Dort bildete ihr Erdaushub kleine braune Hügel. die ich mit dem Mäher oben abgeflext hatte. Ich werde dieses Stück Grünland wohl in Bälde vertikutieren müssen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass danach nicht viel Grün übrig geblieben sein wird. Apropos übrig geblieben. Im Garten habe ich ja dieses Wasserspiel inmitten der Gewürzpflanzringe. Wie ich bereits erzählte, hatte ich neulich dort eine Pumpe mit Filter nachgerüstet, die tatsächlich seitdem für saubereres Wasser sorgte. Ein prüfender Blick während des Mähens zeigte mir, dass es langsam an der Zeit war, das Wasser zu wechseln, zumal ein Kadaver an der Oberfläche dümpelte. Mein erster Gedanke, eine Maus, wich bei näherer Betrachtung der Erkenntnis, dass es ein Vogel war. Aus dem federlosen Kadaver ragten typische Vogelbeine und auch die Kopfform war eindeutig. Erwähnte ich in dem Zusammenhang, dass ich keine Brille trug, bevor sich jemand fragt, wieso ich das nicht direkt erkannte, da mir im Vorfeld klar ist, dass ich beim Rasenmähen schwitzen werde, lasse ich die Brille aus, dann wischt sich's leichter mit dem Ärmel durchs Gesicht. Rasenmähen, mit künstlerisch leichter Unschärfe eines Weichzeichnereffekts. Wer kann, der kann. Die Filter zu reinigen habe ich mir erst einmal geschenkt. Der vorherrschende leichte Geruch des Wassers nach Verwesung sollte sich nach mehrtägigem Umpumpen durch den Filter verziehen. Ich werde berichten. Seid ihr arachnophob? Auf Twitter schreibt jemand am Donnerstag, Zitat, Hier! Wenn die euch beißt, das betroffene Körperteil am besten zeitnah großzügig wegschneiden. Zitat Ende. Und verlinkt auf echo24.de, das Nachrichten- und Boulevardportal für Heilbronn und die Region. Die reißerische Überschrift: Gefahr durch eingeschleppte Spinne, bei Biss drohen Tod oder Amputation, erscheint daher überaus passend. Oh wow! Ebenso geht es direkt weiter mit, Zitat, die edle Kugelspinne hat Deutschland erreicht und sorgt für Angst und Schrecken, wohl möglich bald auch im Raum Heilbronn. Diese Spinne muss der Teufel erschaffen haben. Zitat Ende. Es geht um die edle Kugelspinne oder noble Fettspinne, eine Spinnenart aus der Familie der Haubennetzspinnen. Wikipedia schreibt dazu, Zitat, die Art erhält bedingt durch ihre globale Ausbreitung der Ähnlichkeit zu den echten Witwen und der meist deutlich harmloser als oftmals befürchteten Wirkung ihres Bisses in Medien vermehrt eine große Aufmerksamkeit. Aha, so ist es, ne? Weiter geht's mit. Gelegentlich wird die edle Kugelspinne außerdem mit der zur Familie der echten Radnetzspinnen zählenden Sektorspinne Zygiella ixnotata und Finsterspinnen der Gattung Amaurobius verwechselt. Zitat Ende. Überhaupt scheinen die meisten Informationen dem Wikipedia-Artikel entnommen zu sein. Insbesondere wird immer wieder der Zoologe John Dunbar zitiert. Nur dieses Zitat aus der Wikipedia fehlt. Meistens führt ein Spinnenbiss lediglich zu Rötungen und leichten Schmerzen. In einigen Fällen scheinen die Opfer jedoch langanhaltende Infektionen zu entwickeln, für die eine starke Antibiotikabehandlung und manchmal ein Krankenhausaufenthalt erforderlich ist, so Dunbar. Die Empfehlung jenes Twitterers, sich das betroffene Körperteil am besten zeitnah großzügig wegzuschneiden, sollte man sich daher gut überlegen. Und wo wir gerade bei reißerischen Überschriften sind: Paukenschlag in der Hotdog-Szene von Süderhaff, titelt der Nordschleswiger am Donnerstag, den 2. September. Die Schwester von Anni Bögelt, der verstorbenen Inhaberin von Annis Kiosk, übernimmt den Standort des Imbisswagens Fjordens Perle unweit von Annis Kiosk. Nach 36 Jahren im Kiosk ihrer Schwester und einem Zwischenstopp in einem anderen Imbiss eröffnet sie am 10. September Bentes, Bölser und Isbar. Tja, und dann? Annis war anlässlich der Nordseetaufe immer einen Abstecher wert. Ein Ristet, Pommes und ein Eis. Genial. Doch nun? Alles zweimal? Na selbstverständlich. Ein ultimativer Hotdog-Test muss zeigen, ob und welcher besser ist. Kann Annis Kiosk ohne Bente besser gegen Bentes neues Etablissement bestehen? Schließlich hat Bente mir bereits mehr als einen Hotdog zubereitet, sprich mich am Tresen von Annis bedient. Wir werden es erleben. Im Oktober 2021. Und damit habt ihr den Geocaching-Teil dieser Konserve erreicht. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Es gibt Anzeichen für eine reale Nordseetaufe 2021. Das Team um Alex hat sich zusammengesetzt, um Einzelheiten und Machbarkeit zu klären. Nun sind wir mal gespannt, ob es 1, 2, 3 G wird oder jeder machen kann, was er oder sie will. Denn einen Konsens scheint es noch nicht zu geben. Man vertagte am Montag auf den nächsten Dienstag, was zunächst der Tag darauf, aber auch der Dienstag der kommenden Woche hätte sein können. Jetzt vermute ich, dass Letzteres gemeint war, denn der tags drauf Dienstag verging kommentarlos. Zumindest auf Twitter. Kennt ihr das auch, wenn sonntags jemand vom nächsten Dienstag spricht? Hier empfiehlt es sich nachzufragen, ob tatsächlich der nächste oder gegebenenfalls dieser Dienstag gemeint sei. Es ist kompliziert. Die Planung der Nordseetaufe offenbar auch. Es stellen sich sicherlich Fragen. Wie soll das Corona-Konzept aussehen? Wird 2G, 3G, kein G durchgesetzt oder wird es gar ein Schnelltest-Event 30 Minuten vor Fahrtantritt geben? Werden ungegehte Kinder aufs Schiff dürfen, die ja quasi überall generalbefreit sind, weil sie in der Regel keine schweren Verläufe haben? Werden Regeln gebeugt werden, weil man unter Geocachern kollegial ist, weil die immer und überall 200%ig verlässlich sind und keine Schwurbler und Corona-Leugner in ihren Reihen haben? Werden diejenigen, die im Netz jeden Regelverstoß anprangern, inkonsequent alle Augen zudrücken und gegebenenfalls trotzdem mitfahren? Fortwährendes Lutschen von Hackerl in mehr als homöopathischen Dosen kann in diesem Zusammenhang außerhalb von geschlossenen Räumen vor Ansteckung durch Corona schützen, weil vorgegebene Mindestabstände in der Regel mehr als eingehalten werden. Abwechselndes Gurgeln mit Sürströmmingwasser soll eine verstärkende Wirkung haben. Willkürlich dennoch näher tretenden Personen könnte Geschmacks- bzw. Geruchsverlust und somit eine mögliche Infektion unterstellt werden. Oder sie mögen das Zeug einfach nur. An dieser Stelle sollten aber auch die Nebenwirkungen nicht unerwähnt bleiben. Fortwährender Hackerl bzw. Sürströmming-Abusus führt mutmaßlich nicht nur zur langfristiger Alpaka-Genussunfähigkeit, was auch im Hinblick auf Prosecco, Franz und Fischbrötchen problematisch sein könnte. Die Nordseetaufe 2021. Man darf gespannt sein. Und wo wir gerade bei Events sind. Letzten Samstag habe ich ein Dosensucher-Event besucht. Ohne G und ohne Maske. Rein virtuell. Es handelte sich um das Vorevent des OCHQ08. Letzteres findet oder fand am 4.9.2021 in den Weiten des Internets auf Basis eines Work-Adventures statt. Das Grundprinzip der Work-Adventures, soweit ich sie bislang kennenlernte, ist immer gleich. Wie schon beim Remote-Podstock läuft man mittels Avatar durch die Grafik-Adventure-Pixel-Welt und kann dort Dinge entdecken. Nähern sich Avatare einander, erscheint ab einem geringen Abstand um sie herum ein Kreis und die Teilnehmer hinter den Avataren werden mit Audio und oder Webcam miteinander verbunden. Das klappte in diesem Fall mit bis zu 4 Teilnehmern pro Kreis. Für größere Runden standen Räume für Videokonferenzen via Jitsi zur Verfügung. Ein Quiz am Lagerfeuer, Hinweise, um einen Cache loggen zu können, ein Puzzle, welches nach Vollendung ein Lösungswort für einen weiteren Cache bereithielt, rundeten das Programm ab. Wie erwähnt, handelte es sich um ein Vorevent, deshalb bin ich gespannt, ob die Welt des Hauptevents größer sein wird. Gleich in diesem Internet. Und das war's auch schon für diese Woche. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 61 vom 3.9.2021. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radio_krd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der Andi. Ach ja, und bevor ich's vergesse, am Ende kommt diesmal nicht das Outro, sondern, ja, ich nenne es mal Töne, synthetische Töne. Es sind synthetische Töne, aber das hört ihr ja selbst.